Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon 78 am, was haben wir heute, 25. Juni 2014. Ich bin Pascal Kuschelke, an der Leitung habe ich den Uwe. Grüß dich, Uwe. Hallo, hallo Pascal, hallo liebe Zuhörer. Ja, Ton kommt auch an, super, wunderbar. Ja, jetzt geht ja Nerdfon auf Nerdfon, Schlag auf Schlag. Letztens habe ich noch den Enno Lenze dran gehabt, live aus Kurdistan, aus dem friedlichen, nicht dem wilden Kurdistan. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte gewesen. Ich habe gelesen, dass der, wo habe ich das gelesen? Bei Facebook habe ich es gelesen. Der Elmar Lecher hat auf Facebook so einen Link geteilt, dass Enno Lenze gerade in Kurdistan ist. Denke ich, Moment mal, Enno Lenze, den kennst du doch. Guck mal, was macht der in Kurdistan? Habe ich gesehen, oh, der ist gerade in Kurdistan und macht da Berichterstattung, was da gerade so stattfindet, ist eingeladen worden von der Regierung da aus der, wie heißt das, autonome Region Kurdistan. Das gehört ja zu Irak, das ganze Ding. Und da dachte ich, jupp, ping die nochmal an. Hör mal, hast du Zeit, Bock auf einen Podcast? Ja, halbe Stunde später kam die Antwort, jo, alles klar, ruf mal an. Habe ich den nochmal angerufen. Spontan ist er, muss man sagen. Ist ein schöner Podcast geworden. Sehr, sehr interessant, das ganze Ding. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich werde es die Tage bestimmt noch machen. Lohnt sich. Also ist keine Meisterleistung von mir gewesen, weil das war sehr, sehr spontan. Ich war nicht so super vorbereitet, weil ich habe mich da innerhalb von ein paar Minuten mal eben kurz eingelesen in das ganze Thema überhaupt, wo es um grob ging. Hört es euch an, das ist ja ein Nerd von 77. Total interessant eigentlich, was der Enno dazu erzählen hat. Was ist bei uns so alles passiert? Was haben wir? Ach so, Moment mal, ich muss hier einen Marker setzen hier für Kapitel hier. Für eine Shameless Self-Plug hier. Ich habe ja wieder hier das, was haben wir überhaupt zu erzählen? Was gab es so Neues letzte Zeit? Was brandaktuell ist, morgen, am 26. Also wer das heute hört noch den Podcast oder wer ihn heute hört und er gut aufs Datum hat, den 26., der kann um 9.30 Uhr mal schauen, ob es vielleicht einen Livestream gibt aus dem Bundestag. Da gibt es einen Livestream. Ich habe da. Ja, vielleicht. Es gibt noch keinen Link. Das ist noch nicht so ganz klar, ob es einen Livestream gibt oder nicht. Wir können gespannt sein. Am 9.30 Uhr ist der NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag, der tagt. Öffentliche Ausschusssitzung. Das heißt, kann man wieder dran teilnehmen. Wer es jetzt hört im Podcast, ist es zu spät, sich anzumelden. Aber es soll einen Livestream geben, aber ist noch nicht so ganz raus, ob der live ist oder ob der ein paar Stunden verzögert wird. Auf jeden Fall ist der Kollege Frank Rieger, genau. Chaos Computer Club, genau. Dabei. Der steht aber nicht mit auf der Webseite, wie noch nicht, der Pascal mir sagte, hat er da Insider-Informationen bekommen? Ja, das ist öffentlich, das kann man auf Twitter sehen. Der Linus hat es ja auch schon getwittert, dass Frank Rieger mit dabei ist morgen. Wird spannend werden. Es geht da um so ein paar Fragestellungen, die sind sehr interessant. Also grundsätzlich geht es da eigentlich wie man es raushört um die NSA. Aber so die Frage, es steht ja eine Frage im Raum, die man versucht damit zu beantworten. Ich suche mal gerade die Frage raus, die ist gar nicht mal so einfach, die Frage, die man versucht es wird eine öffentliche Sachverständigenanhörung durchgeführt und der Beschluss zu dieser Anhörung, jetzt halte ich fest, das ist, ich glaube, alles ein Satz, und zwar der Beschluss zur Anhörung lautet: Darlegung der technischen Gegebenheiten im Untersuchungszeitraum bei der Entstehung, Übertragung und Speicherung privater und behördlicher Telekommunikations- und Internetnutzungsdaten aller Art sowie den Zugriffsmöglichkeiten, legalen wie illegalen, durch Hard- und Software, hierauf möglichen technischen Konsequenzen aus in der Vergangenheit bekannt gewordenen Angriffen auf staatliche und private Informationsstrukturen im Internet sowie der technischen Möglichkeiten der Abwehr von Datenerfassung auf Vorrat aus Kommunikationsvorgängen einschließlich Inhaltsbestands- und Metadaten von nach und in Deutschland durch Nachrichtendienste der Staaten der sogenannten Five Eyes oder im Auftrag von Nachrichtendiensten der Staaten der sogenannten Five Eyes. Das soll. Wenn ich jetzt kiffen würde, ich sagen, ist mir doch egal. Hammer, das ist doch mal ein Satz. Ich habe fünfmal Luft holen müssen. Ich kann dazu sagen, ich habe vorhin irgendwann mal kurz den Fernseher angehabt. Da ging es um, heute ist irgendeine Bundestagssitzung, ganz großes Bundestagsausschuss der Finanztralala, hast du nicht gesehen. Da hat der Herr Gysi etwas zu dieser NSA-Geschichte gesagt. Oh, und den habe ich gesehen, ohne Ton. So ein Fernseher, im Schaufenster habe ich das gesehen. Der ist rot angelaufen. Da ging es erstmal darum, dass es eine Schande wäre hier in Deutschland, dass die Frau Merkel mit dieser Mindestlohndebatte ihre Arbeitslosengeld-2-Empfänger, die ja schon am Rande der das Existenzminimum leben, auch noch in die Schiene reinpacken, ja, die sind ja jetzt arbeitslos, dann haben sie es auch nicht verdient, 8,50 Euro zu verdienen. Irgendwie so, ne? Also in sehr ausgewählter Sprache hat er das drüber gemacht, aber auch halt eben, dass halt zugesagt wurde, dass dem Herrn Lammert und der Frau Merkel ihre Telefone demnächst jetzt nicht mehr abgehört werden würden. Und dann hat der Lammert sich da eben eingeschaltet und gemeint, ihn würde das auch nicht so sehr echauffieren wie den Herrn Gysi. Und ich glaube halt eben persönlich, dass die NSA-Affäre oder die Bespitzelungsaffäre tot ist. Also nicht von der, dass sie halt nicht mehr weiter Daten sammeln, sondern dass sie medial tot ist. Die Leute interessiert es nicht. Die Leute, meisten haben eh abgeschaltet. Genau, die haben da, das ist völlig uninteressant. Also ich werde meine Schwester nicht dazu überredet bekommen, PGP zu installieren, oder auch wenn es einfach oder nicht einfach ist, um eine verschlüsselte Mail mit mir auszutauschen. Da würde die eher gar nicht mehr mit mir sprechen. Und genauso ist es auch bei allen anderen Sachen. Die Leute haben da einfach abgeschaltet. Und solange da keine direkten persönlichen Repressalien aufkommen, können Linus, du, Frank oder wer auch immer noch 10-mal vom Bundestag Untersuchungsausschuss bezüglich NSA, was ist technisch machbar oder nicht machbar, reden und das bis ins kleinste Bit aufschlüsseln, und trotzdem wird unsere Regierung meiner Ansicht nach da nicht irgendwie eingreifen. Also weil es die Bürger nicht wirklich interessiert, ne? Nee. Also ich glaube halt, dass die Menschen mittlerweile es nur noch, jetzt hört sich böse und hart an, wenn es ihnen wehtut. Und du wehtut's ihnen, wenn man ihnen ihr Mittel zum Konsum nimmt, und das ist, glaube ich, das Geld. Wenn man denen an die Kohle geht, wenn man denen halt, so, wenn man denen sagt, so, oder an ihre Bequemlichkeit. So, also wie zum Beispiel, wir hatten doch hier diesen netten Sturm, und das technische Hilfswerk hier mit, also ich hier mitten im Ruhrgebiet in Bochum, das technische Hilfswerk arbeitet da mit freiwilligen Leuten und auf Hochtouren, und ein Rechtsanwalt geht dahin und verklagt das technische Hilfswerk, weil die im Rahmen ihrer Abholzungs- und Sicherungsarbeiten ein Dixi-Klo bei ihm in die Auffahrt gestellt hätten, in seinem Privathaus. Das war eine krasse Geschichte, wie ich das gelesen habe. So, der hat die Klage mittlerweile zurückgezogen, aber du siehst halt eben. Es haben sich viele beschwert, Anwohner, hier, wie kann man abends um 8 Uhr noch eine Kettensäge anmachen? Ne? Ja, genau. Gut, dann liegt halt der Baum auf dem Haus, ne? So halb im Wohnzimmer. Ja. Muss man ja jetzt nicht unbedingt weglegen. Solange der nicht mein Wohnzimmer ist, ist das ja nicht egal. Ja, aber das ist krass, sowas. Ja, das ist echt krass. Und ich denke mir, solange da halt keine, ja, solange die Leute da keine Repressalien haben, ne, wird sich da nichts ändern. Also die biegen sich wunderschön so ihre eigene Welt zurecht. Ich hatte heute eine Diskussion, da ging es um Einkommen. Also ich habe ja eine Rente plus also das Geld, was so über die Tätigkeit im IT-Bereich reinkommt. Und der meinte, der Typ hat zu mir, die Rente wäre kein Einkommen, das wäre ja Rente. Ich sage, wie, warum wird denn überall, wenn ich irgendwie vom Staat was will, die Rente als Einkommen angezählt? Ja, aus seiner Sicht wäre das ja kein Einkommen, weil Einkommen ist nur das, was man mit seinen Händen Arbeit verdient, das wäre Einkommen. Also der war nicht davon zu überzeugen, dass halt, das war seine Sicht der Dinge, und da ging auch keinen Weg dran vorbei. Und das ist ja dann wie Perlen vor die Säue werfen. Und genauso ist es, Perlen vor die Säue werfen, wenn wir uns hinstellen und hinsetzen und sagen, dass die Leute halt eben ihre Mails verschlüsseln sollen, ihre Festplatten krypten sollen, sich dagegen wehren, dass die Strompreise 3-mal im Jahr erhöht werden, dass halt eben hier in Deutschland davor gegen dich vorgegangen wird, wenn du anfängst, deinen Strom selber zu erzeugen. Da fragst du dich doch manchmal, das ist doch hier Big Brother-mäßig, ne? Also, ja, das ist schon krass, aber ja, trotzdem, wir sind trotzdem weiter. Auch wenn es bei uns manchmal auch Perlen vor Säue geschmissen ist hier, wir geben uns richtig Mühe, unser gefährliches Halbwissen hier weiterzugeben, aber. Ja, natürlich. Du weißt ja, zwei das ändern, ne? Vorletzte Woche noch, ne? Das Internet macht Spaß, haben wir noch gesagt, ne? Wir lieben das Internet. Ja, aber wie gesagt, also ich denke mir halt, die Sendezeit morgen, ich glaube 9:30 Uhr, ne? 9:30 Uhr morgen. Wenn der Link da, die Masse ist an der Arbeit. Und ich glaube doch, dass halt, auch wenn wir das jetzt bei uns in den Blogs publik machen, aus meinem Real-Life-Bekanntenkreis, mein Blog liest keiner, die bewegen sich nicht und die haben mit Computer auch nichts am Hut. Warum sollten die lesen, wie der Uwe da über seine Lauf- und Kraftsportgeschichten was schreibt? Das sind so wenige, die sich für sowas überhaupt interessieren, also was da so draus passiert. Lieber meckern und nicht nachlesen, das ist ja Arbeit. Ja, und zurzeit halt eben Fußball, ne? Ja, ach, die Fußball-WM, ja. Die Fußball-WM. Was ich ja eigentlich erwartet habe zur Fußball-WM, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe erwartet eine riesengroße Spam- und Phishing-Welle über Fußballtickets. So, wir haben Fußballtickets, klick hier drauf, kannst du Gewinnspiel teilnehmen und dann wieder einen gefischt mit irgendwelcher Attacke. Ich glaube, die haben Angst vor der FIFA. Die FIFA ist wie Mafia. Die haben, das trauen die sich nicht. Ja, bei der letzten Fußball-WM, da gab es das. Aber jetzt ist die Masche ja ganz anders, seit Wochen schon. Also Vorsicht, seit Wochen gibt es jede Menge Phishing-Dinger hier. Ne? Also jede Menge Rechnungen, die also weniger bei Privat-E-Mail-Accounts, eher bei Unternehmen, also bei großen E-Mail-Servern wo mit vielen angeschlossenen E-Mail-Adressen. Da komme ich, sehe das auch bei meinen Kunden. Jede Menge E-Mails rein von Vodafone, Telekom, Fiducia. Und die sehen richtig echt aus, diese E-Mails. Also die E-Mail von Telekom, die mir oder von T-Mobile, die da ankommt, die sieht genauso aus wie die, die ich auch wirklich von T-Mobile bekomme, wo meine Rechnung drin ist. Wo drin steht, schönen guten Tag, Pascal Kuschelke, hier übrigens kannst du draufklicken, deine Online-Rechnung kannst du hier abrufen. Die Phishing-E-Mail sieht genauso aus. Die ist nicht mehr zu unterscheiden. Selbst keine Schreibfehler, die ist perfekt kopiert. Auch Vodafone, die sind perfekt kopiert, diese E-Mails. Wenn du kein Vodafone-Kunde bist und du kriegst so eine E-Mail, ihr denkt, die löschen die E-Mail. Und es gibt immer nur dumme Menschen auf der Welt, die klicken drauf und wundern sich, was am Rechner komischerweise passiert. Und das sind richtig fiese Dinger gerade unterwegs. Und das Gemeine ist, bei den Vodafone-E-Mails, da sind gerade sogar da Schadcode mit dabei. Ja, da sind fiese Dinger dabei. Die werden derzeit noch gar nicht so richtig erkannt von den Virenschutzprogrammen. Das heißt, die sind sehr, sehr brandaktuell. Das sind keine irgendwelchen alten abgehangenen Baukasten-Bots oder so drinne. Das sind brandaktuelle neue Viren drinne. Also Vorsicht bei E-Mails gerade. Da geht gerade richtig was ab. Also wenn man eine E-Mail bekommt mit einer Rechnung und man weiß gar nicht, von wem die kommt oder wer das ist, löschen. Und wenn man kein Kunde ist bei der Postbank, bei der Telekom oder bei der Vodafone, löschen diese E-Mail. Nicht lesen. Das ist echt krass. Das ist brandgefährlich gerade. Ich kann nur appellieren. Das sind schon einige drauf reingefallen. Oder auf einen externen Datenträger speichern und in einer virtuellen Box lesen. Ach nee, gar nicht. Löschen. Nee, nix. Löschen. Keine Spielereien. Löschen. Nee, nix. Löschen. Weg. Bäh. Es geht mich dann nichts an. Das ist, nee. Ich meine, die locken die Leute natürlich, ne? Weil da kommen ja auch schon mal so E-Mails von so Rechtsanwälten. Ach übrigens, ne, im Namen meines Mandanten überreiche ich Ihnen noch jede Rechnung, die Sie unbedingt noch zu bezahlen haben, weil irgendwie haben wir Ihre Adresse nicht ausfindig gemacht und hier ist letzte Mahnung, hier ist $3,000. Dann sagt man, was? Rechtsanwalt, schreibt mich an und guckt in das ZIP-File rein und wundert sich, dass das Word-Dokument, was man aufmacht, auf einmal die CPU-Last nach oben schnellen lässt. Also nee, sowas, nee, es geht nicht. Auch Anwälte melden sich nicht per E-Mail, da kommt ein Einschreiben, da kommt ein Brief, da kommt ein toter Baum ins Haus, am besten noch mit Gerichtsvollzieher, da kommt keine E-Mail. Die E-Mail ist nicht rechtskräftig. Das wissen die Leute nicht. Das gibt's einfach nicht. Nee, es gibt nichts Wichtiges über E-Mail. Das kann man beruhigt alles löschen. Gut, dann ist der Urlaubsgruß von der Mutter weg, aber ne, peng, ne? Ich bin die Tage gefragt worden, so über E-Mail-Anhänge. Und da habe ich darauf gesagt, wenn du nicht weißt, von wem der Anhang ist, also wer dir die E-Mail schreibt und ist nichts öffnen, gar nichts, also keine Bilder öffnen, keine Executable-Dateien öffnen und keine ZIP-Dateien öffnen. Meine Mama hat damals immer schon gesagt, nimm nichts von fremden Leuten an, nimm kein Lolli, steig nicht ins fremdes Auto. Was mache ich? Ich lese heute fremde E-Mails von Leuten, die mir irgendwas anbieten und ich esse ein Lolli, indem ich die ZIP-Datei öffne in der E-Mail. Das ist nichts anderes. Ich kriege im Moment in den letzten Tagen immer eine Fax-Nachricht. Oh ja. Dass da von irgendwelchen Fax-Geschichten, da ist ein ZIP hinten dran, der auf einem russischen Server liegt. Siehst du, dann kriegst du ja auch Phishing-Mails. Die Dinger sind auch gerade ganz, ganz brandheiß, aber die sehen scheiße aus. Die erkennst du sehr schnell. Ja, ist einfach nur so ein Zweizeiler mit so einem ZIP-File hinten dran. Und dieses ZIP-File liegt halt eben, ja, ich habe das nachgeguckt, in Russland auf einem Server. Aber mir ist letztens passiert, dass ich von einem Zahnarzt, ich glaube aus Stuttgart, eine E-Mail bekommen habe. Da ging es um irgendeine Rechnung. Diesen Zahnarzt gibt es tatsächlich. Ne? Also die E-Mail-Adresse von dem Zahnarzt heißt info@dentistschwupp.com oder de. Und dann habe ich den Menschen da angeschrieben und dem gesteckt, dass sein Server gehackt ist und dass man den E-Mail-Account eine weitere E-Mail-Adresse zugefügt hat und habe da halt meine uverese.de unten dran gehängt. Da hat er mir zurückgeschrieben, dass er mich anzeigen wollte, weil ich hätte ja seinen Rechner gehackt und würde ihn als Kunde haben wollen. Mein Entschluss steht jetzt fest, wenn ich solche E-Mails kriege, dann haue ich die in meinen Spam-Ordner rein und dann sollen die Leute mich am Arsch lecken. Also ich werde da niemanden mehr irgendwie darauf hinweisen. Echt krass. Echt krass. Na, also da ist der E-Mail-Server, der Serverbereich ist, war auch hier ein deutscher Server, ich glaube Strato. Was? Die haben den Server gehackt und haben da einfach eine weitere E-Mail-Adresse zugepackt und haben dann einfach da Spam-Mails drüber verschickt. Mit einer Weiterleitung. Das findet häufig statt gerade, natürlich. Ja. Aber du wirst dann direkt angeflaumt, wenn du die Leute auch noch irgendwie darauf hinweist. Fand ich schon ziemlich schräg. Ja, das ist wirklich so. Also. Nee. Es verschärft sich auch viel im Internet. Also es gibt noch einen weiteren Aufruf, das betrifft dich ja gar nicht, also als Android-Fanboy, aber Apple ruft Ladegeräte zurück, ne? Heute Abend ist doch wieder irgendwie so Flap-Flap irgendwie, so 18 Uhr irgendwo, oder nicht? Habe ich vorhin im Internet was gesehen, dass heute irgendwo um 18 Uhr irgendwo auf so eine Fanboy-Party steigst? Irgendwie, dass da irgendwas ist, ab heute Abend 18 Uhr? Ich weiß auch nicht. Ich hab's. Warte mal, ich muss mal kurz hier in meinen Google Plus-Kram reinschauen. Ich weiß von nichts. Flap-Flap-Party? Was ist das? Flap-Flap, ja, Uwe hier. Ne? So, wo sind wir denn hier? Nee, auf jeden Fall Apple-Ladegeräte. Also nicht die dicken, fetten Dinger, die man so hat, die dünnen von den Handys. Da gibt es Rückrufaktionen. Erkennt man, wenn man das Ladegerät umdreht, so zwischen den beiden Steckern, die man so in die Steckdose steckt, ne, die beiden Nibbelsche hier, ne? Ja. Wenn man dazwischen auf das Gehäuse drauf schaut, da ist eine Typenbezeichnung, die A1300 oder die A1400. Die A1300 ist betroffen, die können überhitzen und können zu Hitzeschäden führen. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr so die Apple-Ladegeräte habt, rennt zum nächsten Apple Store oder Apple Vertragspartner und tauscht die Dinge um. Ihr kriegt die kostenlos ausgetauscht gegen neue. Dann sind die auch nicht mehr so scheppig, gelb-weiß hier, dann sind die auch schön neu. Also austauschen, bringt ein Handy mit, was zu dem Ladegerät gehört. Die wollen komischerweise die Seriennummer auf dem Handy haben, wieso auch immer. Obwohl sie die eigentlich eh schon haben, aber naja, egal. Auf jeden Fall, es gibt eine Rückrufaktion für Apple Ladegeräte. Bringt die mal schön zurück, tauscht die aus, sonst brennt euch die Bude ab. Finde ich jetzt nicht, warum es da ging, weiß ich jetzt nicht mehr. Heute Abend, nee, wüsste ich auch nicht. Nee, was aber gerade stattfindet aktuell demnächst, es gibt eine neue Google Glass, ne? Haben wir schon oft drüber erzählt, wie toll diese Dinger sind, die Google Datenbrille. Schnellerer Prozessor, mehr Speicher, habe ich gelesen. Richtig, mehr Akkulaufzeit, also nicht mehr nur noch 3 Stunden oder so, sondern so richtig, ne? Ich habe noch keinen damit so live gesehen mit dem. Immer noch nicht? Ach doch, habe ich schon gesehen. In Berlin habe ich schon mal welche gesehen. Ich lebe doch hier in Bochum. Da ist ja, da, auf dem Land. Auf dem Land. Wohlbehütet auf dem Land. Bis das hier auf dem Land ankommt, da vergehen doch noch einige. Also die gibt es jetzt nicht mehr nur mit 1, sondern mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und der Akku soll länger halten, endlich. Also Arbeitsspeicher? Schon, ja, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also kannst du 2 Gigabyte zwischenspeichern, bevor du in die Cloud lädst. Was? Der lädt ja so schnell es geht, aber ne? Ja, na klar, wenn ja. Du mal in Bochum auf dem Land keinen Empfang hast, dann, dann hält der Akku auch länger, hast mehr Speicher und die gibt es ja jetzt pünktlich zum Verkaufsstart. Also in Großbritannien gibt es jetzt diese dritte Version. Das ist schon die dritte Version mittlerweile. Der Google Glass mit dem. Und zwar kostet immer noch, also am 27. und 28., also ab übermorgen, soll es die Google Glass-Brille in London geben, präsentiert werden soll es sie auch geben, kostet immer noch ca. 1250 Euro. Ja, deshalb habe ich immer noch das Ding hier, ne? HTC Desire. Bravo. Ja, bravo, sage ich. Android 4.4.4. Bravo, sage ich. Klappt ja immer noch. Also, Google Glass wird immer lustiger. Es gibt immer mehr, die sich darüber aufregen. Letztens noch das unglaublich lustige Datenschutzzentrum mit Tilo Weichert hier aus Hamburg da. Die haben sich auch wieder aufgeregt über Google, kann ja nicht sein und ne. Ich meine, ich kann heute auch mit der Kamera rumrennen hier und alle Leute fotografieren. Die sind, kann ich jetzt mit Google Glass auch. Gut, ist jetzt ein bisschen versteckter, aber komischerweise kennt ja jeder schon die Google Glass, wenn man sie sieht. Also ich glaube, das wird sich genauso totlaufen wie mit den, als die ersten Kamerahandys rauskamen, hingen überall in den Freizeitbereichen keine Smartphones, keine Kameras. Die Schilder hängen da immer noch und die Leute rennen trotzdem mit dem Smartphone, da liegen sie auf der Wiese und fotografieren die Leute. Also wenn ich so hier in da, wo ich in die Sauna gehe, schon seit Mitte der 80er, und da hängen überall Schilder, keine Smartphones. Und wenn es im Sommer warm ist und die Leute liegen da auf der Wiese, dann haben die alle Smartphone in der Hand und die wollen ja auch Internet. Und machen da Social Media und so ein Kram machen. Also da stört sich kein Mensch mehr dran. Ob du da halt eben, wenn du da halt nackte Menschen fotografieren willst, weil die sind ja meistens super gruselig da in diesen Saunaanlagen. Manche willst du nicht fotografieren. Die will ich nicht fotografieren. So, da steht auf einem anderen Blatt, aber halt, ich glaube, das wird sich mit Google Glass genauso relativieren wie mit allem anderen auch. Ja, es gibt so viele Aufreger, die hier die Welt untergehen sehen hier. Also den Untergang der westlichen Welt, wie es sie derzeit gibt. Also die großen, Glas, hier Bertelsmann und Co. sind halt diejenigen, die die Weltuntergangsgeschichte da halt forcieren. Aber vielleicht wollen sie deshalb 10% von Google haben. Oh, die sind echt krass, was derzeit abgeht. Also, ja. Ja, also die Sache ist halt, du siehst, es geht ums Geld. Es geht immer ums Geld. Ja. Es geht. Ich habe gestern gelesen, dass halt Michael Schumachers Akte ist verschwunden. Waren es Hacker? Da hatte ich hatte schon geschrieben. Nein, es waren keine Hacker. Ich wollte schon bei Google reinschreiben, bei Google Plus hier, wo ich aktiv bin. Das war der Fokus, weil das jetzt geschrieben hat. Das war in den Google News, auf der Google News Seite. Mhm. Ich wollte da schon reinschreiben, das ist eine Beleidigung für alle Hacker. Denn wenn ein Hacker sich dieser Daten bemächtigt hätte, dann würde der nicht die ersten beiden Seiten aus diesem Dossier anbieten, sondern der würde alles anbieten. Ja, oder er würde Open Source stellen oder irgendwie sowas. Aber krass ist die Frage dann von den Medien, ja, wie kann denn sowas passieren? Sowas kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Wer einmal im Krankenhaus gewesen ist und einmal gesehen hat, wie da mit Daten umgegangen wird, also sorry, ja, ne? Also da braucht man sich nicht wundern. Ja, und wenn du tatsächlich hinbekommst, da wenn das elektronisch abgelegt ist und du knackst tatsächlich den Zugang. Du brauchst gar nichts knacken, ist alles offen. Ja. Dieses Schwesternzimmer, Arztübergabe, Schwesternzimmer, das sind die Computer, ich will jetzt keinen anleiten, aber die sind immer offen, die sind nie gesperrt, das Patienteninformationssystem ist offen, die sind eine Stunde sind die immer unterwegs mit den Ärzten, machen die Übergabe so auf der Station, die sind auf den Zimmern mit denen, da ist kein Mensch, da kannst du eine Stunde lang ins Schwesternzimmer gehen und dir alles angucken, was du willst. Also sorry. Nee, die Krankenhäuser haben es noch nicht gelernt. Noch lange nicht gelernt. Ja, nicht nur die Krankenhäuser, es geht den öffentlichen Verwaltungen und Co. Ist es ja genau. Alle, aber gerade die. Und jetzt, wo sie alle schreien, so, oh, jetzt ist Schumacher 8 geklaut. Wie kann denn sowas überhaupt generell passieren? Es werden so viele Patientendaten geklaut. Du siehst halt, das sind halt so. Und wiederum merkt es keiner, ne? Ich muss hier mal an diese Doku denken, da wie der Arzt 40 Jahre alt wird, in die Toilette pinkelt, einen Herzinfarkt kriegt und ihm dann Goldstatus von der Krankenkassenkarte dann entzogen wird. Klong. Von wegen Überwachung. Genau. Ne? Also genau. Erst wenn du selbst davon betroffen bist, wird es so sein, dass du dich darüber aufregst. Aber dann stehst du auf der Seite der paar Leuten, denen es passiert ist, und dann lachen die anderen sich über dich kaputt. So wird's halt sein. Ja. Und wenn es halt so weit ist, dass es alle betrifft, dann ist es ungefähr genauso, wie jemand mal, ich glaube, irgendwo im Netz geschrieben hat, in den modernen Demokratien war es immer so und wird es immer so sein, dass die Leute erst dann merken, dass es zu spät ist, wenn die Panzer vor der Tür stehen. Wenn die Panzer vor der Tür stehen, das ist das Stichwort, die Panzer vor der Tür gerade. Hast du das auch gesehen? Das war jetzt gestern. Da gibt es eine Pressemitteilung, die haben relativ wenig aufgegriffen eigentlich. Und zwar unsere liebe CDU, der Herr Wanderwitz und der Heveling, die finden die Kartellbeschwerde gegen Google richtig. Und zwar ist das ja immer noch so die Sache. Wir finden das ja nicht toll, dass unter anderem Google News, also news.google.de, dass sie Geld verdienen mit Snippets. Ich rufe mal gerade die Seite auf. news.google.de. Ich habe jetzt keinen Adblocker an. Komisch, ich sehe keine Werbung. Das heißt, Google verdient gerade gar nichts. Seltsam. Die regen sich alle darüber auf, dass Google damit Geld verdient. Und Google macht ja damit Werbung Geld. Und auf der Seite sehe ich keine Werbung. Ich sehe nur Anzeigen. Ich sehe nur Snippets von Stern, Die Welt, Süddeutsche, wo ich nicht viel mit anfangen kann. Das heißt, ich muss draufklicken und komme auf die Seite und werde weitergeleitet zu denen und schon verdient die Süddeutsche zum Beispiel, weil ich da dran draufgeklickt habe jetzt. Aber die regen sich alle auf, dass Google damit Geld verdient, komischerweise, mit der Newsseite. Verstehe ich nicht. Und da bin ich nicht alleine, die das nicht verstehen. Und das liegt halt eventuell daran, dass die Leute keine Ahnung haben, worüber sie überhaupt reden. Ja, das könnte in der Natur der Menschen, Wanderwitz und Heveling, liegen, dass sie keine Ahnung haben, wovon die da gerade reden. Ist Fußball-Weltmeisterschaft da in Sehen, was sie sagen sollen? Vielleicht so auf dieser, also, auf dieser, ich weiß es nicht, ne? Also dieses, warum, wenn Google damit Geld verdient, ist es auch gut. Außerdem ist es doch gut, dann die klicken halt eben auf die einzelnen Zeitungsbereiche. Ja, also. Und die Zeitungen verdienen auch Geld mit ihrer Werbung, die ja, da platziert ist. Aber hör mal, die sagen ganz klar in der Pressemitteilung, mit der Einführung des Leistungsschutzrechts für Presseverlage hat der Gesetzgeber eine eindeutige Rechtslage geschaffen. Eindeutig, ganz klar. Das geltende Recht wird von Google jedoch offensichtlich, insbesondere auf seinem Nachrichtenportal Google News, konsequent nicht beachtet. Statt in Verhandlungen zu treten, drohte Google den Verlagen per E-Mail mit den Auslisten ihrer Inhalte. Das zeigt, dass Google seine marktmächtige Position missbraucht, in dem Wissen, dass die eigene Monopolstellung im Netz dieses Verhalten ermöglicht. Google weiß, dass es im Alleingang festlegen kann, wer im Internet stattfindet und wer nicht. Also als Gegenargument würde ich da schon mal zu sagen, ich bin Google und du bist halt das deutsche Leistungsschutzrecht, dann würde ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn dies hier machen. Ne? Also, ja, ich sehe gerade Stinkefinger, ja, genau. Was willst du mit deinem deutschen Recht von mir überhaupt als amerikanisches Unternehmen, der du mir erlaubst, in Irland meinen Hauptsitz sitzen zu haben, wo irgendwelche deutschen Leistungsschutzrechte von irgendwelchen Politikern, die von Tuten und Blasen keine Ahnung kamen, herausgebuhlt werden. Ja, erstmal das. So, als nächstes ist es doch so, dass dass Google so berüchtigt, monopolistisch vermeintlich ist. Was sie hier eigentlich auch sind. Ne? Ja, natürlich, aber warum sind sie es? Weil sie gut sind. Weil sie einen geilen Dienst anbieten, den jeder haben will. Ja, erstmal das und zweitens dann auch, nehmen wir dann die Facebook-Geschichte. Die sind auch gut. Die sind auch gut. Die werden, unser Fernsehprogramm basiert auf Facebook. Die ganzen öffentlichen, rechtlichen Programme würden nicht mehr meiner Ansicht nach funktionieren, wenn es kein Facebook geben würde. Wenn dann nicht jeder Hansel, Franzel irgendeinen Kommentar zu irgendeiner Sendung abgeben könnte, wo sie dann den nächsten Satz drauf aufbauen. Genau. So, es wird zum Beispiel G+ als die Geisterstadt. Ich sehe das nicht als Geisterstadt. Ich weiß nur, dass ganz, ganz, ganz viele Ausländer unterwegs sind und ganz wenig interessantes Deutsches bei rüberkommt. Das wird in den Medien nicht, gar nicht. Erwähnt. So, und jeder dritte Satz in den Öffentlich-Rechtlichen ist Facebook. Und das ist gesponsert mit unseren eigenen, das heißt ja heute nicht mehr GEZ-Gebühren, das heißt ja irgendwie anders. Mhm. Aber gemeint ist das, was wir abdrücken müssen und die da in Brasilien vorne Fete feiern. Und irgendwelchen Sorgen von sich geben, in unqualifizierten Müll erzählen, 90 Minuten lang. Aber es steht auf einem anderen Blatt. So, jetzt haben wir, wir haben Sommerloch. Mal gucken, was demnächst kommt. Nee, lieber nicht. Aber guck mal, Google ist so nett und sagt, komm, wir haben eine Newsseite, da blenden wir einfach mal alle alle Verlage blenden wir da ein mit interessanten Nachrichten. Wir sind so nett und wir verdienen jetzt einfach nichts daran, weil wir keine Werbung einblenden. Wir listen einfach mal alles, was man so auf allen Zeitschriften so lesen kann, einfach mal da ein. Wir machen ein Verzeichnis. So, da kommen die doofen Deutschen und sagen, nee, wir wollen das aber nicht. Denn ansonsten würde ich nicht auf die einzelnen Nachrichtenseiten gehen. Ja, nee, aber die deutschen Verlage, die sagen, nee, ich will das aber nicht, weil ich da gelistet bin. Liegt das daran, dass sie das Netz nicht verstanden haben, dass ihre Leser, die sie doch wahrscheinlich zu ihrem größten Teil über diese Google News-Seite überhaupt haben. Dann sagt Google, okay, wenn ihr das alle nicht wollt, über euer Leistungsschutzrecht, ne? Ja, dann nehmen wir das jetzt raus. Dann schreibe ich euch mal alle an und dann sagt mir doch bitte, ob ihr da drin bleiben wollt. Oh Gott, das ist ja eine Drohung an die deutschen Firmen. So nach dem Motto, ihr wollt ja anscheinend nicht drin bleiben, ne? Nein, die waren so nett, haben die angeschrieben, wolltet ihr drin bleiben oder nicht? Weil generell, wir kommen den Leistungsschutzrechte jetzt mal nach und wir listen euch alle raus. Wir nehmen euch alle da raus. So, ihr könnt aber reinkommen, also auch kostenlos, indem ihr einfach eure Seiten so anpasst mit einer Robots oder mit einer anderen Index-Datei. Ihr könnt alle wieder reinkommen, kostenlos, wenn ihr eure Seiten so ein bisschen anpasst und dann sagen alle, wie, wir müssen uns verändern, nur wegen euch. Da wollt ihr uns holen. Ja, Monopolist. Oh, da kriege ich eine Krise. Ja, natürlich ist das nicht. Da kriege ich eine Krise, wie dumm doch manche Leute sind. Genauso wie, ey, die bieten einen geilen Dienst an hier, was weiß ich, ja, klar. Dann kommt der Kollege, der 4.000 Euro im Monat verdient, zu mir und sagt, ey, mal kannst du mir das Navigationsgerät hier hacken? Ich habe da Software von irgend so Peer-to-Peer runtergeladen, weil er für 30 Euro irgendwie die Updates von der Firmware nicht kaufen will, weil er halt der Meinung ist, das wäre zu teuer. Aber ich sage eben, ja, aber was machst du? Ich sage, nehm Google Maps. Wie, Google Maps geht das auch? Boah. Ja, aber die haben auch dann Zugriff auf dein Telefon. Und nein. Ich sage, ich kann an meinem Telefon doch einstellen, welche App wo Zugriff auf diesen GPS-Dongle hat oder nicht. Ich liebe das Internet. Ja, genau. Dann wissen die auch immer, wo ich war und wo ich bin. Ja, das wissen die. Das wissen die halt eben nicht, aber ist ja egal. Aber nein, das ist halt, ich glaube, die haben es, ich bin der festen Überzeugung, wir leben hier in Deutschland immer noch, jetzt nicht wir User, also nicht du und ich und die paar Nerds, die sich das hier anhören, die sind irgendwie, die sind die Magiere, die werden wahrscheinlich irgendwie im Kreis der Tafelrunde, als die da hinten irgendwie an der Wand gestellt oder gebeamt werden wollen, aber die da wirklich gutes Geld mitmachen, die Großverlage und die leben in der Steinzeit. Die beschäftigen Leute, die in der Steinzeit leben, ja. Die beschäftigen irgendwelche Korinthenkacker, die vor 5 Jahren irgendein Studium absolviert haben mit 1,270, wo sie sich auf eine Sache spezialisiert haben, aber keinerlei einen Spielraum haben, wenn überhaupt, oder die haben auch keine Ahnung. So, die bauen Webseiten, stellen da Webseiten ins Netz, da wird dir grottenschlecht bei. Du siehst die Promis, wenn du die amerikanischen oder internationalen Promis nimmst, wie die sich online vermarkten und wenn du dann die Deutschen nimmst, immer, da packe ich mir am Kopf, da denke ich mir, das ist Kindergarten, was die da veranstalten. Naja, wir sind noch in Entwicklungsland. Und das ist gar nicht so lange her, dass eine bekannte Politikerin das Wort Neuland in den Mund genommen hat und die alle ausgelacht haben. Sie hat im Grunde ganz tief drin, hat sie damit recht. Also, sie hat vollkommen recht. Ich bin jetzt in den sozialen Netzen nicht so dieser Promi-Verfolger. Ich folge bei Twitter Jerry Ryan, das ist die 7 of 9 von Star Trek Voyager. Das ist der Vollnerd. Die hat als die bei Google 1 Million Follower hatte, hat die einen Public Hangout gemacht. Über den ganzen Nachmittag hat die sich bei sich im Wohnzimmer gesessen und hat sich da mit den Leuten unterhalten, die da rotierend, weil da immer nur 9 in so ein Hangout reinkam, hat die da 4 Stunden oder 5 Stunden bei sich im Wohnzimmer gesessen und hat da irgendwie mit den Leuten gequatscht. Ich war unter anderem auch dabei. Du Nerd. Ich Nerd, genau, ne? Irgendwie so, ne? Da frage ich mich dann, wenn die Leute das nicht drauf haben, ich habe einem Bekannten die Webseite gemacht mit allem Schnippelschnapp und habe ihm gesagt, wenn du den mit Content befüllst, wenn das bekannt wird, dann schnellen die Zugriffszahlen nach oben. Wenn die Zugriffszahlen nach oben schnellen, wirst du auch Kunden haben, mehr Laufkundschaft haben und. Da sitzt jemand, da gucke ich irgendwie in die Statistik rein und sehe plötzlich einen Peak von der Vervierfachung der Zugriffszahlen. Ich denke, was ist denn hier los gewesen? Irgendwie ein Hackangriff oder irgendwie sowas? Dann quatsche ich mit dem am Telefon, erzähle ihm, dann und dann war das und das. Ja, da war der Frank Gosen. Das ist der Stadionsprecher vom VfL hier in Bochum. Mhm. Der hat da in so einer Talkshow gesessen bei dem Lanz, genau, bei Lanz, und hat 2 oder 3 Mal den Firmennamen von dem Friseur gelandet. Ja, das zieht, das muss aufgreifen, sowas, das zieht. Okay, und der hatte sofort, waren die Zugriffszahlen die nächsten 2 Tage vervierfacht. So, ich sag, ey, Alter, du musst da halt eben, wenn du irgendeinen Promi hast, der zu dir Haare schneiden kommt, weil da kommt hier Lewandowski aus Dortmund, ist ein Fußballer, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Der kommt zu dem Haare schneiden. Da würde ich sagen, ey, komm mal hier, Lewandowski, jetzt habe ich die Haare geschnitten, jetzt stellen wir uns hin und machen mal ein Selfie und ich setze das morgen mal bei mir mit ins Blog rein. Klar. Und twitter das und hau das zu Google raus und hau das zu Facebook raus. Ja, glaubst du, der Mann kriegt das ich habe das dann mit ihm gesprochen. Ja, aber das ist doch auch mehr Arbeit. Und oh, dann muss man doch, ja, ich sage, ey, komm, für eine kleine Mark mache ich dir das auch, dann mache ich auch diese Online-Betreuung. Hey Uwe, das siehst du falsch. Wenn man keine neuen Kunden braucht, dann braucht man sowas auch nicht machen. Ja, das stimmt. Wenn man keine neuen Kunden haben möchte. Geht's nicht schlecht, so, ja, das stimmt nicht, nein. Ja, ja. So richtig, aber, richtig gut geht's ihm auch nicht, aber schlecht geht's ihm auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, anscheinend geht's ja nicht schlecht, dann braucht er keine neuen Kunden, muss sich ja auch nicht bemühen dafür. Also, das ist das Problem dabei halt eben. So, wenn du halt eben da immer noch über die Printausgabe deines Online-Magazins so viel Kohle verdienst, dass du dir das Hobby leisten kannst, ein Online-Magazin ins Netz zu stellen und da im Endeffekt den gleichen Quatsch oder ähnlichen Quatsch zu schreiben wie in der Printausgabe und sich das immer noch rechnet. Ja, das weiß man manchmal nicht unbedingt und das ist ja auch nicht immer der Fall. Das muss sich auch nicht immer rechnen. Manchmal rechnet sich ja auch das Ganze, auch wenn das eine Verlustgeschäft ist und man dadurch vielleicht ein paar neue Zeitungsabonnenten bekommt. Man kann manches auch als Verlustgeschäft laufen lassen. Ist ja in Deutschland auch ein Modell manchmal. Ne? Ja, aber du kannst halt nicht über Jahre so laufen lassen, weil dann geht die Kiste, läuft dann fährt sie vor die Wand. Es kommt wenn das an. Eine so ein Abschreibungsobjekt von dem anderen ist, also wenn das so ein Wirtschaftsmodell ist, aber bei den großen Verlagen, die da halt eben gegen mosern, sieht es doch meiner Ansicht nach aus, dass sie nicht auf die Reihe kriegen, ihren Online-Content so zu verkaufen wie den Print-Content. Das ist richtig. Die kriegen es einfach nicht hin und das ist ja auch schwierig. Ja. Ich glaube, die New York Times hat es hinbekommen. Also soweit ich weiß, hat die New York Times mittlerweile mehr Online-Abonnenten in der Pay-Version als in der Paper-Version. Ja, es gibt so Modelle, das ist aber auch schwierig. Also das ist generell schwierig, dass das so das zu vermarkten. Wieso mischt sich denn Politiker darin ein, dass Google dann plötzlich so eine Monopolstellung ausnutzt? Warum, was hat der Politiker damit zu tun? Ja, es geht um Gesetze. Es geht darum, dass natürlich nicht der Stärkste die Regeln setzt, sondern dass der Staat im Interesse der Gemeinschaft Regeln in Form einer von Gesetzen gibt. Also das heißt, wenn der Staat feststellt, dass es ein Ungleichverhältnis gibt in irgendwelchen Bereichen und man sieht, dass ein Unternehmen seine Marktmacht ausnutzt und die Bevölkerung dadurch schädigt, dann muss der Staat schon eingreifen. Aber hier sehe ich es nicht. Pascal, da muss ich zu sagen, ich habe gestern Abend Kontraste oder was gesehen. Die sind gut, ja. Kurz vor 10 war es und da ging es um die Aufsichtspflicht der Bundesverteidigungsministerin Kanonen-Uschi. Es ging darum, dass sie da irgendwelche deutschen Soldaten irgendwie in einem Krisenstaat in Afrika stationieren wollten, auf einem 10 Quadratkilometer großen Gebiet, wo vorher mal eine Fabrik gestanden hat. Die Erde ist bis auf 600 Meter verseucht mit irgendwelchen Chlorkohlen, Wasserstoffen, die hochgradig krebserregend, schwubliwupp, tralala sind. Und dass das ja eine Aufsichtsverletzung des Dienstherren wäre, wenn die dich als Bundeswehrsoldaten, denn du als ehemaliger hinschicken. Da haben die ein Gutachten in Auftrag gegeben, das dieses verseuchte Gebiet bestätigt. Dann schicken die Soldaten trotzdem dahin und stellen danach ihr eigenes Gutachten in Frage. Sodass dann halt die Grüne, die Opposition im Bundestag halt gegen Kanonen Uschi schießt, dass die da die Leute nicht hinschicken soll, besonders, oder dass die Leute da hinschicken kann, aber nicht auf diesem Areal stationieren soll. So, da frage ich mich, inwiefern sich das deutsche Leistungsschutzrecht gegenüber dem internationalen Großkonzern Google, der in den USA sitzt, warum soll sich Google denn danach richten? Sagt Google.de eben, es gibt keinen Google-News.de mehr, peng. Wiedersehen. Da ist doch der gleiche Sürgen-Kack wie diese komische Filterung von irgendwelchen Links, die ich über Google.de jetzt nicht mehr finde, aber Google.com finde ich sie wieder. Also da sieht man doch, dass die das Netz nicht verstanden haben. Das ist richtig. Das haben viele nicht, ja. So, und da können wir doch halt noch so lange rumdebattieren und rumdiskutieren. ich weiß gar nicht, wer diese beiden Politiker waren, die dieses da ins Leben gerufen haben. Doch den Heveling kennt man, den kennt man. Wir haben schon mal über den Heveling abgezogen. Das war der, der die Stümpfe der Gesellschaft, das ganze Internet ist ja alles ein wilder Moloch und wir haben den Krieg überall schon verloren. Da haben wir, glaube ich, mal in irgendein Nerdfoto gerantet. Ansgar Heveling, der kommt dummerweise auch noch hier aus unserem Bereich. Aus Neuss kommt er, glaube ich. Ich will es gar nicht. Ansgar Heveling. Ist bekannt. Ist bekannt für manche Aktionen, wo ich mit dem Kopf hart gegen die Wand hauen möchte manchmal. Und er ist halt Obmann im Ausschuss für Kultur und Medien und Berichterstatter für Urheberrecht. Mhm. Das ist also jemand, der es eigentlich hätte wissen müssen. Ja. Naja, ist meine Meinung. Ich finde das totaler Blödsinn, was da gemacht wird gerade mit der VG Media und die Fresseverlage und die wollen Kartellbeschwerde gegen News Google einsetzen. Totaler Blödsinn. Ja, und ich verstehe es einfach nicht. Kann auch sein, ich bin zu dumm, das zu verstehen, wo das Geschäftsmodell von Google ist in dem Bereich. Ich glaube, du verstehst das schon ganz richtig. Ich denke mir, dass sehr viele Mitmenschen das nicht richtig verstehen. Ich hatte letztens die Diskussion mit jemandem, der wollte mir unbedingt immer erzählen, dass die GEMA sich das Geld einstreicht. Oh. Und zwar ging es darum, dass ich hatte mich darüber aufgeregt, dass jemand unter so einem Linux-Post irgendetwas darunter geschrieben, in Englisch geschrieben hatte, so übersetzt, das ist ja typisch deutsch, wir würden das Maul voll nehmen und wenn es drauf ankommt, würden wir einen Rückzieher machen. Daraufhin habe ich mich darüber aufgeregt, dass das nicht so sei, dass ich dazu stehe, was ich sage. Und er dann darüber meinte, dass halt eben er sich das Video nicht angucken könnte, weil halt in unserem Lande bla bla bla die GEMA sich das Geld da reinziehen würde. Da muss ja mal kurz darauf hingewiesen, dass nicht die GEMA sich das Geld da reinzieht, sondern das GEMA für denjenigen, der das Urheberrecht verwaltet. Mhm. Dass der teilweise gezwungen ist, in der GEMA mitzuspielen, um überhaupt Geld zu bekommen. Das steht auf einem anderen Blatt. Genau. Aber ich denke mir, dass halt diese Verwirrungen, wie halt diese Geschäftsmodelle aufgezogen sind, gar nicht verständlich sind, da wäre es doch, glaube ich, viel wichtiger zu klären, wie deutsche Großfirmen, wie auch internationale Großfirmen irgendwelche Steuerschlupflöcher nutzen und ihre Kohle auf die Isle of Man schicken, sich da selber eine Zweigfiliale, um dann keine Steuern zu zahlen. Wäre doch. Muss doch nicht mal so weit weg. Also hier Amazon hat ja auch hier eBay, genau. Die haben ja alle, die zahlen ja alle keine Steuern hier in Deutschland. Das sind ja auch die wenigsten. Ja, genau. Das kommt ja auch erst abends so 22:30 ARD und ZDF in irgendwelchen Berichten wird sowas mal gezeigt, dass diese Firmen keine Steuern in Deutschland bezahlen. Also minimal. Also die Schulden ihrer Tochterfirma, die auf der Isle of Man, und das ist ein Steuerparadies, sitzt, so viel Geld, dass die dann halt hier nichts mehr zu versteuern haben. Das ist ein simples Steuerschlupfloch. Ja. Und da regt sich keiner drüber auf. Ne? Ja, aber hier so Amazon und eBay, das sind luxemburgische Firmen. Ja, genau. Ja, das ist die sitzen in Luxemburg. So. Nun, Isle of Man oder Luxemburg ist das im Endeffekt, sind halt so ein paar Steueroasen in Europa. Warum sich darüber nicht aufgeregt wird und das da auf der ersten Seite steht, finde ich halt eben, also. Ich sage mal dazu, man sollte sich erst um den Dreck vor seiner eigenen Haustür kümmern, ehe mal den Dreck von seinem Nachbar wegfegt. Aber es ist, glaube ich, einfacher, sich darum zu kümmern, ob der Nachbar Dreck vor seiner eigenen Haustür hat. Ja, natürlich, der ist ja viel interessanter. Ja, weil wenn dann müsste ich mich mit meinem eigenen Dreck ja beschäftigen. Man muss den Dreck von Nachbarn nicht wegräumen, man kann einfach mit dem Finger drauf zeigen. Ja, irgendwie. Das ist doch viel einfacher. Ja. Wobei man ja, wenn man zur Arbeit geht, bei sich Brau und Berg erstmal übersteigen muss, um aus der Wohnung rauszukommen. Weil der Dreck, der da vor der Tür liegt. So, das sind so Sachen, die wieder bum bum, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Auch und, nicht die Nahles, nee. Ja, so, und ich glaube aber, dieser Ansatz ist nun mal eben sehr verbreitet hier. Du kriegst so Halbinformationen, ob es nun unser gefährliches Halbwissen ist, was sie dir hier unterjubeln. Oder halt eben in so einem 15-Minuten-Tagesschau-Trailer. Da wird auch nicht so richtig in die Tiefe gegangen. Und wenn in die Tiefe gegangen wird, dann wird das nachts um 12:30 gesendet. Dann steht da, hören Sie sich unseren Podcast an oder schauen Sie auf unsere Facebook-Seite. Ja, entweder das. Gut. Genau. Ich habe es verstanden. Oder es guckt sich halt eben keiner an. Ne? Also wie halt hier dieser NSA, diese Doppelfolge von der Aufklärung von diesem NSA-Skandal. Ja, genau. Wo der erste Part so grottenscheiße langweilig war. und der zweite Part dann um 23 Uhr gesendet wurde. Da kamen dann die interessanten Dinge aufs Tablett. Und die Leute, die tatsächlich sich das angetan haben, den Tag vorher um 7:45 reinzuschauen, haben nach 10 Minuten abgeschaltet, weil das so grottenscheiße langweilig waren, als sie mit anderen geguckt haben. Ja, die Leute interessiert es halt einfach nicht mehr wirklich. Was Leute interessiert, ist, dass Amazon ja demnächst alles hier per Drohne ausliefert hier. Ne? Sollen ja Pakete per Drohne ausgeliefert werden. Da, weißt du das noch? Da haben wir auch schon drüber berichtet. Ich habe irgendwas vom Pizzadienst jetzt gesehen, dass ja, Pizza auch so ausgeliefert werden. Ja, das Dumme ist, also in den USA zumindest, die wollen sowas in den USA ja immer erstmal einführen. Ja. Dürfen die gar nicht. Weil? Wegen der Flugverbote oder was? Nee. Und zwar die US-Luftfahrtbehörde, die Federal Aviation Administration, die sagt, die Drohnen zählen ja einfach schlicht zu den Modellflugzeugen und diese dürfen nach geltender Rechtslage nicht im kommerziellen Rahmen betrieben werden. Das ist geil, sowas, ne? Und wenn sie es dann machen, dann schießen die Amis ihre eigenen Flugzeuge ab, Drohnen. Die ab. 400 Stück, die da mal, naja. Ich habe gestern oder vorgestern Abend irgendeinen Bericht gesehen über das Waffengesetz in Arizona. Und dass da irgendwelche, ja, Frauen, das ging ja um Frauen, also dass die Waffen, Industrie da neue Kunden braucht und dass du in Arizona ab dem 18. Lebensjahr im Geschäft eine Waffe kaufen kannst, die offen tragen kannst und die nicht registriert werden muss. Du musst dich ja irgendwie verteidigen, ne? Ja, und da spricht diese Frau, die 180 Kilo wiegt, irgendwie so, sie müsste sich ja verteidigen, wenn sie jemand vergewaltigen wollte. Dann, ich sitze da vor meinem Fernseher. Ich habe da so oft gesprochen mit denen da drüben, mit denen aus den Staaten, dass wir können das, glaube ich, nicht nachvollziehen. Die gehen vom 4. Lebensjahr an, gehen mit dem Papa auf den Schießstand, wenn wir Minigolf spielen. Und ich finde das so krass. Und ich habe dann mal gefragt, wenn man bedenkt, dass 30.000 Menschen in den USA durch private Waffen jedes Jahr umkommen. Ach, Uwe, da regen sich darüber auf, dass irgendwelche SWAT-Teams, dass da irgendwelche Privatbevölkerung durch SWAT-Teams rumkommt. Das ist ungefähr genauso wie ein Lottogewinn. Überleg mal, wie groß Amerika ist. Jetzt musst du aber mal gegenrechnen, wie viele Menschen nicht durch die Waffen getötet werden. Ach so. Das kommt nur auf die Sichtweise an, ne? Ach so. Wenn 30.000 im Jahr getötet werden, überleg mal, wie viel im Jahr. Bei 300 Millionen, genau. Überleg mal, wie viel im Jahr durch Waffen nicht getötet werden. Die Zahl ist doch immens höher. Dann müssen wir diesen Film mit Nicolas Cage irgendwie da ich weiß nicht, da spielt er so einen Waffenhändler und sagt, 10 von 12 Menschen haben eine Waffe. Die Frage ist es, wie kriegen wir die anderen beiden auch noch bewaffnet? Genau. Man kann da, glaube ich, auch super irgendwelche Aufhänger draus basteln, um da halt so 40 Minuten die Menschen zu unterhalten. Ob es nun so kulturelle Schichten sind, wie als nun mal eben dieses Waffengesetz oder vielleicht zeigen die in den USA auch irgendwelche Cannonball-Rennen über unsere Autobahn hier, wo man stellenweise auf 3,5 Kilometer 240 fahren darf oder 500. Mhm. Und dann kommt ein Schild 80 und dahinter steht der Polizeiwagen und kassiert den Führerschein ein. So muss und gibt sein. Irgendwie so. Ne? Also ich weiß nicht, ob die da auch so Dokus zeigen, wie halt eben das deutsche Fernsehen. Die lachen auch über uns bestimmt. Ja, natürlich lachen die genauso über uns und sind im Grunde aber genauso Menschen wie du und ich. Und mit allen Ängsten, allen Sorgen, dass die Freiheit über den Wolken ist, die Freiheit grenzenlos. Mit allen Macken, also, die es gibt. Ja, und ich weiß es nicht, weißt du, nochmal zurück zu Linus und zu Frank Morgan wegen dieser NSA-Geschichte und der Verschlüsselung. Es wird ja da im Moment sehr hart dran gearbeitet, dass es da tatsächlich so Verschlüsselungsgeschichten geben soll, die... Es soll sehr intensiv auch morgen besprochen werden im Bereich Verschlüsselung unbedingt und auch, was spannend werden könnte, so den Bereich Metadatenverschlüsselung. Das ist aber schwierig, also Metadaten, also Verbindungsdaten. Dass niemand mehr unterwegs sehen kann, dass ich dir eine verschlüsselte E-Mail versende. Das heißt, selbst der Absender und der Empfänger soll verschlüsselt sein auf einen Übertragungsweg. Alter, das ist eine heikle Geschichte. Heikel, ja. Das ist schon ziemlich tricky. Also es gibt da mehrere Meinungen und es gibt da einfach nur eine Hürde. Es geht einfach nicht. Das geht technisch nicht. Ich habe mich da mal mit beschäftigt, Metadaten zu verschlüsseln. Es geht oder nicht. Es ist schon ziemlich schwierig, die zu verschleiern. Genau. Ja, genau, verschleiern geht. Verschleiern ist, geht. Ist aber nicht ganz so einfach. Ist richtig. Nicht ganz so einfach. Aber verschlüsseln richtig. Geht nicht. Das geht aber nicht. Also man sieht immer, wer wem eine E-Mail schreibt und was da im Betreff drin steht. Einer in der Mitte sieht es immer. Und zwar der dir den Brief in den Briefkasten wirft, also der dir die Nachricht zukommen lässt. Genau. Der muss sehen, wo du bist. Ansonsten kannst du die Nachricht nie bekommen. Genau, so, und ich glaube, dass da wird sich bestimmt einiges tun und da wird es wahrscheinlich auch irgendwann eine Lösung geben. Aber was da momentan so abgeht, du hattest da was in den Shownotes erwähnt gehabt, mit Q-Fingern an, Quemec. Quabel. Ist so eine Ein-Klick-Verschlüsselungslösung für Mutti. Soll eine einfache Lösung werden. Das ist gerade so ein Crowdfunding-Projekt, das wird erst noch gefundet. Ja. Einfache Verschlüsselung per einfachen Klick, Webbrowser. Wir sind wieder bei dem Dreieck, ne? Ja, genau. Wir sind wieder bei dem Sicherheitsbequemlichkeit, genau. Kostendreieck. Richtig. Und am Ende sind wir immer noch vor 25 Jahren, hieß der Schneider, der halt dieses PGP entwickelt hat? Zimmermann, genau. Auf jeden Fall ein deutscher Name. Mhm. Zimmermann. Sind wir immer noch bei Zimmermann, Ende. Ja. Das ist nun mal eben so. Eben. Ja. So, und Die Citibank meldet sich bei mir und die haben die Antworten auf meine Anfrage, dass sie jetzt meine angefragten Dokumente da haben, meine Account-Dokumente, und ich die jetzt unbedingt hier runterladen muss und durchschreiben muss und zurücksenden muss, damit mein Konto eröffnet wird. Aha. Ich habe die nie angerufen. Natürlich lade ich mir jetzt das runter, ne? Weil ich klick hier to download. Mal gucken, was da passiert. Piep, piep, piep. Jetzt ist die Verbindung Gott, wie dumm. Verbindung ist weg. Gutes Stichwort. Uwe, wir haben die Zeit gleich erreicht. Ich lasse das ja auch noch durch Auphonic laufen, das Ganze. Und Auphonic, mit dem ich ja das Ganze mache, hat ja ihr Modell umgestellt. Das heißt, es ist nicht mehr kostenlos. Das heißt, den Podcast, den ich hier so mache, der ist jetzt bis jetzt, ja, manchmal war er umsonst und manchmal meistens eigentlich kostenlos, das Ding, ist jetzt nicht mehr kostenlos für mich. Das heißt, ich zahle das Geld für die gute Qualität, die ihr hört. Also lernt es zu schätzen, nutzt den Flatter-Button, so wie es geht, unterstützt uns, dass wir auch weiterhin hier so saubere Qualität abliefern können. Nicht inhaltlich, aber hörtechnisch. Wenn nicht, machen wir auch einen Crowdfunding-Projekt hier raus. Nee, soweit nicht, aber ich will ja nicht weinen, aber jetzt zahle ich Geld dafür, dass ihr was Gutes auf die Ohren bekommt. Wie gesagt, nicht inhaltlich, aber klangtechnisch, dass es jetzt sauber auf die Ohren kommt. Jetzt kostet es Geld und deswegen, jede Minute kostet mich Geld jetzt mittlerweile. Deswegen, so eine Stunde Podcast ist gut, abgesehen davon, dass ich gleich einen Termin habe in 5 Minuten. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Uwe, dass du Zeit hattest und wir mal wieder ein bisschen quatschen konnten. Es ist immer schön, dich hier auf der Couch zu haben, hier so digital, ne? Dankeschön. Und ja, ich sag mal, danke an die Zuhörer. Das war Nerdphone 78 am 25. Juni 2014. Ich bin Pascal Koschlikin, dabei war der Uwe. Ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss. Und wir sagen tschö mit Ö und Aufnahme Ende.